Am 17. Juli gab es im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Konzert der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der Armeetruppen, die bei dem 6. Wettbewerb der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der koreanischen Volksarmee in der 2. Periode ausgezeichnet wurden. Die kunstschaffenden Künstler, Lehrer und Studenten im Bereich der Literatur und Kunst besuchten das Konzert.